Sonnenstrahl auf festlichen dampfenden Schiffen mit Flaggen wohl 100 an Zahl. Jugend am Borde, Jubel aus Brust und Mund, wälzen sich weit in die Fjorde, füllen den engen Sund. Schweben über Berge nach Fjord und Bucht, da sehnt sich die Erde nach Leben, ein Korn gedeiht zur Frucht. Flatternden Fahnen, wir singen wie Vögel uns frei und scheinen dann zu ahnen, es zog etwas Großes vorbei. So wollen wir Brüder, wir Jungen, auch festlicher Lebensbahn zeugen mit weckenden Zungen, wo Küsten und Buchten wir nah. Schweben über Berge nach Fjord und Bucht, da sehnt sich die Erde nach Leben, ein Korn gedeiht zur Frucht. Wohin wir auch schwingen, schweben über Berge nach Fjord und Bucht, da sehnt sich die Erde nach Leben, ein Korn gedeiht zur Frucht.